Und damit. Ja, stark. Ja, mach du das Intro. Ist dir aufgefallen, dass bei der letzten Folge einfach das Intro scheiße geklungen hat, das Intro und das Outro? Ich lade es ja zwischendrin immer noch auf einer Seite hoch, die die Qualität reduziert, um eure Daten zu sparen. Also wir nehmen Qualität von unserem Podcast weg, nur dass ihr nicht euer wertvolles Datenvolumen für unseren Podcast aufbringen müsst. Da habe ich auf der Seite einfach gedacht, neues Beta-Feature, remove noise, only keep vocals and music. Habe ich gedacht, ja, Intro ist Music, unser Gebabbel ist Vocals. Dann tut er auf jeden Fall mal die Waschmaschine, die immer im Schleudergang loslegt, einfach reduzieren. Und was macht er? Macht aus unserem Intro einfach hässliche Scheiße. Okay, muss ich mir noch anhören. Ich habe noch überlegt, vor allem ich habe es am Tag vorher nochmal Probe gehört und da ist mir aufgefallen, aber ich hatte einen straffen Zeitplan, deswegen, und ich hatte ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich das halt verkackt und kann es immer in der Folge wieder verwerten. Aber wenn das Feature dir was verspricht, was du nicht bekommst, war ich schon hauerhart enttäuscht. Ja, aber sowas funktioniert doch nie richtig. Ich habe gedacht, heutzutage AI, alles crazy, alles eskaliert, technisch zumindest. Das wäre ein gutes neues Ding, aber war es halt überhaupt nicht. Schade war's. Naja, sehr schön. Wo wollen wir anfangen, Patrick? Wir haben eine neue Kategorie oder wir haben unser Erlebnis von gestern. Und wir haben das Straßenfest. Fuck. Und solange wir über das Wiesenfest getalkt haben, ey, boah. Und bei dir steht auch noch was an, da habe ich gedacht, können wir auch kurz drüber reden. Also ich habe keine Ahnung, wie wir das alles verwurscht. Scheiße. Entweder wird halt alles kurz und vielleicht deswegen kacke oder wir müssen halt eine Weile aufnehmen. Merken wir dann, würde ich behaupten. Ja, okay. Ja, such dir was aus, mir ist eigentlich egal. Ich erzähle kurz von meinem Trip, das geht glaube ich am schnellsten. Alles, erzähl von deinem Trip. Weil nächste Woche kann man ja dann intensiver drüber reden, weil ich war dann nächste Woche, kann ich rückblickend erzählen, dass ich bei der Formel 1 war in Österreich. Das ist Futur 2. Ja, da fahre ich. Bin dort gewesen sein. Ich werde dort gewesen sein. Nee, morgen geht's los, also am Donnerstag. Und da fahren wir hin. Der Patrick hat netterweise seinen Camper zur Verfügung gestellt, dass ich und Maren dann dahin düsen können. Was mich in kompletten Stress versetzt hat, muss ich zugeben. Liegt daran, dass da halt alles kaputt geht an dem Karren. Ja, das kannst du ja denken, aber nicht sagen zu mir. Da macht mir ein schlechtes Gewissen. Doch, ich finde schon, dass das alles an der Stelle. Ich bin jetzt auch zufrieden. Hinterher habe ich wenigstens ein Erfolgserlebnis, wenn du dann berichten kannst. Ja, der Kühlschrank, der war eiskalt, das Bier schon halber gefroren. So, weißt? Dann freue ich mich auch wieder. Okay. Und ich hoffe auch, dass es so sein wird. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Ja, wir machen einen schönen Wochenendausflug. Und ihr guckt euch die Lewis Hamiltons und die Max Verstappens an. Ja, genau. Und die Carlos Sainzes. Und Carlos Sainzes, alle, die da sind von denen. Und ich habe schon gehört, es könnte ein wettertechnisch interessantes Rennen werden. Ja, durchwachsenes Wetter ist schon. Und das ist immer gut eigentlich. Ja, für ein Formel-1-Rennen ja. Wenn man vor Ort ist und kein Dach über dem Kopf hat, nein. Ja. Aber Im Camper auch ja, muss ich sagen. Weil da gehe ich auch komplett ein, wenn es zu sonnig ist. Ja, ist klar. Ja. Ja. Sind wir mal gespannt, was du da dann zu erzählen hast. Freut euch drauf. Freut dich auf jeden Fall drauf. Das heißt, nächstes Mal einschalten. Und wir machen direkt weiter, oder? So. Dann haben wir nämlich schon eins von... Vier. Oh, ich hätte auch noch einen Spartipp. Das lese ich hier gerade. Habe ich auch noch was? Einen ganz kurzen Spartipp habe ich. Welchen kicken? Ja, ich mache den ganz kurz, weil es auch was Aktuelles ist. Ja, okay. Patricks Spartipp. Danke an der Stelle nochmal. Nochmal danke an Sesche, an der Pascal. Ja. Ich habe seinen Namen direkt wieder vergessen nach der Folge. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja, schalte Sesche, nicht der Pascal. So, mich hat's getroffen. Wir haben uns doch noch überlegt gehabt, beziehungsweise ich habe, glaube ich, die Frage in den Raum geworfen. Was könnte man jetzt zu der kalten Winterszeit antizyklisch kaufen? Beziehungsweise was sollte man sich im Sommer gekauft haben, dass man es im Winter hat? Mir ist nichts eingefallen und jetzt ist es passiert. Ich weiß ganz genau, was man sich nicht im Sommer kaufen sollte, sondern vorher danach gucken muss und deswegen bares Geld spart. Und zwar musste ich feststellen, im Sommer sind Ventilatoren einfach 20-30% teurer und super kacke verfügbar. Also es war jetzt soweit, jetzt konnte ich es nicht mehr ertragen. Da habe ich gesagt, nee, ohne Ventilator auf dem Sofa gucke ich jetzt keine Serie oder irgendwas in der Art an. Ich schalte den an, ist ja da direkt hinter der Tür, muss ich nur vorziehen. Ein schöner Honeywell-Turmventilator in grau, schwarz, mit Fernbedienung. Drück auf On, geht nicht an. Nein. Ich denke so, was ist da los? Ist das etwa nicht eigentlich? Habe ich es etwa ausgesteckt nach dem letzten Sommer? Rüttel rum an der Steckdose, stell fest, nee, das Ding war eingesteckt und ist vermutlich einfach kaputt. Und dann war das Teil aber eigentlich nicht so teuer, dass es sich da lohnt, mehr als 1-2 Stunden damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht es gar nicht reparieren zu können. Ich kaufe mir einen neuen Ventilator, habe direkt gedacht, könnte ich was Krasses, direkt an Dyson gedacht, dann ein bisschen informiert und feststellen müssen, ja, der ist zwar teuer und für manche Leute, gerade Allergiker oder sowas, auch super gut. Ich kaufe aber was aus Fernost und zwar von meiner Lieblingshaushaltsfirma-Marke. AliExpress. Xiaomi von AliExpress, also da habe ich es bestellt. Von meiner Lieblingsfirma, der Dinger ist übrigens auch von Xiaomi. Die machen alles. Schloss. Die machen richtig verrückte Sachen. Oh yeah. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Das ist ein Ventilator mit Akkubetrieb, hält 20 Stunden, kann ich einfach überall hinstellen. So ein normaler klassischer mit so einem runden Ding oben, aber scheinbar hochwertig verarbeitet. Habe auf den Preisverlauf geguckt und sehe, der Dinger ist richtig teuer geworden und zudem ist er noch nur in 3 Shops verfügbar in Deutschland. Und ich musste warten, also ich habe den bis heute noch nicht, habe den am Wochenende bestellt, also andere Sachen wären da schon da gewesen, vielleicht nicht AliExpress, aber den habe ich aus irgendeinem komischen Shop bestellt und das hat mich richtig aufgeregt. Okay. Weil ich brauche ja jetzt eins, sonst verrecke ich ja jetzt. Ja, soll ich jetzt raten, wie viel er kostet? Ah, nee, muss ich nicht raten. Nee? Nee, aber würdest du wissen wollen, was er kostet? Ja, darf ich jetzt nicht raten. Und ja, doch, jetzt rat doch einfach. Ja, okay, der kostet 69,13 Euro, weil AliExpress hat immer vercheckte Preise. Nee, kostet doch nicht. Das habe ich glaube falsch gesagt, das Ding ist aus AliExpress und die Marke kaufe ich meistens da, aber dann, ich wollte den ja so schnell wie möglich haben und da gab es den auch nicht tatsächlich. Okay. Einfach nicht lieferbar auf AliExpress. Der kostet 100, was habe ich jetzt gezahlt? 125 oder 130, sowas um den Dreh. Viel für einen Ventilator, aber ich habe so Tests angeguckt und haben sie gesagt, der da hat die krasseste Leistung, ist am leisesten. Da habe ich gedacht, ja, ein leises Gerät hat auch was. Und ich kann es überall hinstellen, das konnte auch keiner von den Dinger. Deswegen bin ich super gespannt, ob das Ding sein Geld wert wird. Wäre immer noch nur halb so teuer wie der Dyson oder sogar noch mehr. Ich wollte gerade fragen, wie viel hat der Dyson? 400 oder sowas. Ja. Mein Vater hat sich den zufälligerweise gekauft, der hat das Geld übrig für einen Ventilator. Mhm. Und ich glaube, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil ich war echt kurz davor, mich für den zu entscheiden. Weil nur niemand hat gesagt, er war enttäuscht von einem Dyson-Produkt. Und ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich habe auch einen Föhn für Maren gekauft. Den kannst du verschiedene Aufsätze drauf machen. Der ist geil. Ja, habe ich auch von vielen schon gehört. Einfach ein Föhn. Wie kann man so ein mega langweiliges Produkt einfach revolutionieren und die schaffen es einfach irgendwie. Da kann ich auch einen Spartipp dazu sagen. Bei Dyson, da gibt es manchmal so Ausstellungsstücke, die in irgendwelchen Shops waren oder sowas oder auf Messen waren oder sowas. Einfach die kaufen, kannst du 100 Euro weniger. Oha. Ja. Das lohnt sich. Also haben wir doch einen wirklichen Spartipp, den man vielleicht jetzt sogar ausnutzen kann. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese ganzen Ausstellungsdinger schon längst verkauft sind. Also denkt dran, checkt euren Ventilator noch zur kalten Jahreszeit und kauft den rechtzeitig nach, weil dann spart ihr richtig, richtig Asche. Patrick Spartipps. Okay. Nur für euch. Nice. Haben wir das auch. Sehr gut, das gefällt mir. Mit was machen wir weiter? Jetzt kommen wir aufs Straßenfest. Jetzt waren wir schon beim Zesche, jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, zum Zesche. Nee, machen wir chronologisch. Chronologisch. Oder? Ja, jetzt bin ich gespannt. War ein langes Wochenende, muss man sagen. Kam mir mindestens genauso lang war vor wie das Wiesenfest, aber war es eigentlich gar nicht. Nee, naja. Viel länger. Es ging ja schon freitags los, wo wir gesagt haben, ja okay, wir wollen unbedingt die Eröffnungsfeier sehen, sind dann rechtzeitig reingekommen. Wir hatten eigentlich überlegt, mit dem Fahrrad reinzudüsen. Habe ich nach dem Geschäft schnell mein Fahrrad geprüft. Ah, scheiße, 2 Platten. Ah. Und der Mantel vom Reifen war auch komplett durch. Also da ging gar nichts mehr. Hätte ich Licht dran gehabt. Nee. Aber dann hätte ich schon gesehen. Nicht. Ich hätte es gehabt, ich hätte Licht gehabt. Es hätte ja gelangt, einer mit Licht. Ja. So. Und ja, dann mussten wir schnell auf den Bus ausweichen, sind dann reingedüst und haben der Bürgermeister, wie heißt der? Oh, weiß ich gerade auch nicht. Ja, Bürgermeister von Bad. Kann ich mir nicht merken. Ich habe jetzt währenddessen habe ich mir so ein paar Mal vorgesagt, der Friedrich. Habe ich mir so ein paar Mal vorgesagt, weil irgendwie fällt es mir schwer, der hat nicht so einen super prägnanten, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ich kann es mir einfach nicht merken, neben seinem Namen. Aber ich habe darauf gewettet, wie viele Schläge er braucht, um das Fass anzustechen, was der Hauptgrund ist, wieso man da hin will. Weil so alt wie es Straßenfest wird, so viele Tage im Straßenfest, desto viele Minuten am Freibierstand. So ist die Regel auf dem Straßenfest. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gegeben. Das hey, doch, klar. So viele Minuten, so viele Jahre, wie das Straßenfest alt wird, so viele Minuten gibt es Freibier, das sagt er. Ja, aber du warst gerade bei Schläge. Da habe ich zu viel gehört, um den Satz zu formulieren. Genau, also so viele Schläge, wie der Bürgermeister ach braucht. So. Da wollte ich nur abschreiben. Nee, der hat, ich habe, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich lieb's. Nee, das ist mega anstrengend. Helf mir doch, kriegst den roten Faden. Ja, jetzt pass auf. Du hast gewettet, wie viele Schläge der Bürgermeister Friedrich von Backnang braucht, um das Fass anzustechen. Genau, dann habe ich mit dem Fass eine neue Sektion aufgemacht, damit man weiß, wieso man überhaupt jetzt schließen auf wir das mal. Fass geiert. Und zwar habe ich gesagt, er braucht 2 Schläge. Ja, ich habe gesagt, er braucht 3, weil das ist normal. Und ich glaube auch, wer dieser Typ, da ist ja nebendran immer einer, der reicht ihm die Schürze und der tut schon mal diesen Zapfhahn so ansetzen, also er muss wirklich nur noch draufhauen und der hat dann so ihm, glaube ich, so ein Handzeichen gegeben, so ein leichtes und so zugenickt und hat ihm gesagt, weil ich glaube, hätte der nichts gesagt, hätte zur Sicherheit auch ein drittes Mal draufgeschlagen, dann hättest du recht gehabt. Und es sah auch relativ einfach aus, wie er den Dinger da reinprügelt hat. Ja, ich war ja schon ein paar Mal bei dem Event und seitdem ich das erste Mal da war, also es ist gar nicht so krass spektakulär, aber seitdem ich das erste Mal da war, finde ich es trotzdem interessant, vor allem trifft man super interessante Leute am Bierstand nachher. Und da habe ich das erste Mal auch schon gedacht, wo der Frankie das noch reingezimmert hat, das Teil. Das sieht super einfach aus. Und deswegen wusste ich, der Typ kriegt das genauso hin. Ja. Also vielleicht ist es gar nicht so einfach und die sind einfach gut im Zapfhahn reinschlagen. Aber 2 Schläge, das Ding war drin und dann ab da ist das Bier dann gelaufen. Ja, wie lang? Scheinbar so viele Tage im Jahr, wie das Straßenfest zählt, ja. Okay. Mit so viele. Das war auch nicht richtig. Doch, das war komplett das richtig. War richtig, okay. Aber das war viel zu vercheckt. Also 51 Minuten lang. 51 Minuten gab es Freibier. Ich glaube, die machen halt so lange, bis das fast leer ist. Und die gucken, dass es, die rechnen das vorher aus, wie viel fließt da durch, machen sie eine kleine Studie, trinken ein bisschen Bier, gucken, wie lange braucht es, dass es leer ist. Und dann wissen sie, okay, für 51 Minuten brauchen wir 4 Fässer. Dann haben wir vielleicht noch 10 Minuten Puffer, wenn wir ein bisschen langsamer machen und dann reicht es auf jeden Fall. Alle sind zufrieden. Und mir hat es tatsächlich für 3 Bier gereicht. Ich habe 2 getrunken, aber ich war zwischendrin, glaube ich, mal auf dem Klo. Oh, ja. Das ist fatal. Ja, aber ich musste auch nicht schon nach der ersten halbe aufs Klo, so wie du. Wir kommen an. Ich bin taktisch einfach aufs Klo gegangen. Ja, wir kommen an, wir trinken ein Bier, ist schon gar nichts los. Patrick sagt, ich muss aufs Klo. Hey, das war ganz arg schön. Weil ich nicht vorher zu Hause noch war. Ja. Das mache ich eigentlich immer. Im Alter wird man halt viel pisser wird man da. Viel pisser. Wäre ein guter Folgentitel. Würde, glaube ich, nicht. Nee. Würde nicht. Ja, was dann passiert? Dann haben wir alle möglichen Leute getroffen. Mhm. Und zwar sehr, sehr viele. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir sind rumgestanden, haben geredet. Ja, am Freitag. Am Freitag sind wir dann losgetigert, wir sind ausgeschwärmt und jeder hat versucht, was zu essen zu finden. Und ich überlege mir das auch schon mal vorher, was ich essen will, wenn ich dort bin, weil ich will ja nicht jeden Tag das gleiche essen, habe ich vielleicht früher gemacht. Aber ich will mich ein bisschen durchschnabulieren und will möglichst das essen, was ich sonst auch nicht bekomme. Hab deswegen am allerersten Tag schön mir eine Nudelbox mit Frühlingsrollen reingezwirbelt. Esse ich zwar vielleicht öfter wie andere Sachen, wo es da gibt, aber ich hatte Bock drauf und das ist irgendwie auch so ein Ritual bei mir. Also jeder, der mit mir am Freitag aufs Straßenfest geht und mich begleitet beim allerersten Snack, der wird sich da ich weiß gar nicht, wie der Dinger heißt, Asiade. Oder Genau. Thailänder ist es. Was weiß ich. So ein bisschen in so einer Nische neben der Eisdiele. Also ja. um der Marktbrunnen rum und dann da. Und die haben früher mal draußen Stand gehabt, wo es nur Nudelbox gab. Und jetzt stellen sie einfach so einen Tisch vor die Eingangstüre und nehmen da alles entgegen und geben alles raus. Und dann machen die richtig Reibach, sage ich dir. Mhm. Weil du kannst da auch dir ein Bier holen. So. Und das ist auch mal auf dem Straßenfest, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn du einfach im Dönerladen noch ein Bier bekommst und so. Weil das ist immer wichtig, der kürzeste Weg zum Bier zu finden. So. Was hast du gegessen? Ich habe zuerst diese Kartoffelchips gegessen, wo das selber gemacht werden am Gänsebrunnen. Mhm. Und dann noch so Flammkuchen, so einen dickeren. Dickeren Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln. Ja. Sehr gut. Und Maren hatte noch Kartoffeln drauf, was ich auch komisch fand, aber war geil. War auch geil. Ja. Ich habe mir, glaube ich, an dem Abend dann noch, wo wir nochmal losgetigert sind, eine Dinnete. Ja. Geholt und da gibt es auch, genau wie bei Flammkuchen, die gleichen Beläge. Und da habe ich, glaube ich, einen mit Kartoffeln verwischt. Das war geil. Sättigt einen auch gleich ein bisschen mehr. Passt gut so. Mhm. Klein, kompakt. Bisschen übertrieben teuer, aber das ist ganz vieles da auf dem Straßenfest. Das muss man einfach ausblenden. Ist auch ein Anti-Spartipp-Straßenfest. Man wird sehr viel Geld los. Boah, ich habe zum Glück nicht mitgezählt. Aber mein Geldbeutel ist jetzt leer. Ich habe den am Anfang voll gemacht. Und dann sehr viel Geld liegen lassen. Aber es war eine gute Zeit, von dem hat es gepasst. Und man will ja auch ein bisschen die Leute unterstützen, die das alles ermöglichen. So. So nämlich. Ja, und dann geben und nehmen. Ja. Dann waren wir noch an so einer Bühne, an einer von vielen. Ich weiß gar nicht, was die erste war, wo wir waren. Ja, ich war an dem Abend nur an zwei. Und zwar an der, bei der Bibliothek. Weiß nicht, wie die hieß. Die hieß Stadtwerke Backnang. Bühne im Beagle, ja, glaube ich. So. Ich habe alles umbenannt, es hat mich komplett verwirrt. Ich stand schon tausendmal auf dem Schlauch, weil ich sagte, ja, treffen wir uns an der Bühne und an der Bühne. Und die haben es einfach dieses Jahr die Sponsoren einmal umeinander geschüttelt irgendwie. Macht gar keinen Sinn. Ja. Deswegen haben wir auch gemerkt, wir müssen eher von Obstmarkt, Beagle und, keine Ahnung, Stiftshof reden oder so. Ja, aber eine Bühne war ganz klar, die Techno-Bühne. Die war klar. War letztes Jahr die D&B-Bühne und weil das Wetter scheiße war, da war ich glaube nur relativ am Anfang, war da nichts los. Aber war trotzdem an sich ganz coole Musik zum Tanzen und auch währenddessen haben eigentlich immer Leute da getanzt. Egal, ob sie die Musik kannt haben und gefeiert haben. Die haben einfach so ein bisschen, du kannst da ewig einfach rumstehen und ein bisschen so rumwippen. So. Und das ist ganz cool eigentlich. Und ja. Hast nichts zu sagen zur Technik-Bühne. Nee, die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ist nicht ganz meine Musik. Aber die hatten krasse Neblerich. Alter. Die zwei fette Nebelfluter, kann man fast so sagen. Der hat es auch richtig krank rausgeballert. Ja. Ich wäre gern mal da in dem Nebel gestanden, aber es war, kommst nicht vor, da war es so rappelvoll. In dem Nebel mit langen Haaren muss, glaube ich, geil sein. Ja. Und dann ein Slow-Mo-Video. Mhm. Das wär's. Oder jemand, der so ganz viel Speck am Körper hat und dann so rumgeschlackert wird von der Nebelmaschine und dessen Zeitlupe, das ist ja auch cool. Wir basteln was, Patrick. Wir bauen dann die Nebelmaschine um, dass die in so einen Tank reinpumpt und dann auf einmal geht vorne eine Klappe auf und hinten entlädt sich ein Luftzylinder und schießt auf einmal den Nebel raus. Eine Nebelkanone. Eine Nebelkanone. Okay, dann kommt so eine Nebelflut. Du weißt, wie man sowas macht. Ja, oder man baut so einen Ring davor, dann kommt so ein fetter Rauchring raus. Das wäre auch cool. Ja. Alter. Musik war gut und Nebel war gut auf jeden Fall. Ja. Und man konnte dieses Jahr so einen kleinen Shortcut nehmen, das habe ich erst am Montag gefahren. Da konnte man dann zur Jutze-Bühne rüber tigern. Oh, okay. Da war ich zwar nur einmal, da hat dann auch in der Zeit keine Band gespielt, weil scheinbar dem Gitarristen seine Seite gefatzt ist und dann haben sie den Gig abgesagt. Was sagst du da dazu? Ja, da muss doch irgendwo eine Gitarre auftretbar sein. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, vor allem waren wir am Samstag auch bei einer Band, hat der Drummer einen Hörsturz bekommen und konnte deswegen spontan nicht und haben die am Mittwoch jemandem die Noten gegeben, dass der sich so 8, 9 Lieder aneignen kann und dann haben die einfach zwar nur 8 Lieder gespielt, das aber 3-mal und hatten halt den Kick, den sie versprochen hatten und nicht einfach abgesagt. Und die sagen einfach ab, weil die Seite gerissen ist. Das war richtig quatschig. Naja. Oh, naja, schwierig. Aber als Drummer kannst du einfach so mitspielen, so ein bisschen, oder? Wenn deine Seite reißt vom Drumkit? Ja. Nee, wenn was passiert? Wenn du wenn der eigentliche Drummer nicht kann. Wie war das? Der hat einen Hörsturz bekommen und dann haben sie einen anderen Drummer gehabt. Ja, aber das war dann so eine Band, die sehr viel so Rhythmusakzente hatte. Mhm. Und wenn die als Drummer nicht kommen, klingt das Lied einfach kacke. Mhm. Oder wenn es Schwierige war, also war es ja witzig, dem zuzugucken, weil er die ganze Zeit so überrascht war und so ein bisschen arg starr auf seine Noten geguckt hat und dann immer wieder so bei den anderen Musikern rumgeguckt hat, ja, spiele ich das gerade richtig und so. Und wenn ihn niemand angeguckt hat, war alles okay. Und wenn er irgendwie den Rhythmus falsch hatte oder sowas, dann hat sich immer einer kurz umgedreht und hat ihm so gesagt, so, oder so, gerade Bass und Gitarre machen ja eh auch den Rhythmus. Das heißt, wenn der einfach auf die Hände guckt, was die machen, kann er einfach gucken, was da dazu passt. Und manchmal musste er aber auch anfangen. Das heißt, er musste das richtige Ding vorgeben. Und da gab es eine Stelle, da hat er es nicht hinbekommen. Und dann hat der Sänger ganz spontan gesagt, oh, stopp, wir haben da irgendein Rauschen drauf. Da hat ihm jemand kurz gecheckt, wie das Lied eigentlich geht, wie es anfängt. Und dann haben sie einfach nochmal angefangen, da hat es halt gepasst. Das fand ich richtig stark. Und ich habe es am Anfang nicht gecheckt gehabt. Also ich habe das hinterher mir dann wieder so zusammengereimt und habe mich dann auch irgendwann gewundert, wieso sie die gleichen Lieder einfach nochmal spielen. Aber der hat mir das halt auch nicht gesagt gehabt. Mhm. Aber witzig. Und war cool. Dafür war es echt cool. Also ja. Ich glaube, sowas ist auch sehr kunstvoll für eine Band, dass die einfach irgendeinen Musikanten austauschen können und trotzdem noch performen können auf der Bühne. Ja. War nice. Stark. Props an der Stelle. Jetzt bin ich ein bisschen vorausgerascht, aber ich weiß gar nicht, was war am Freitag noch? Ja, am Freitag sind wir durch, hätte ich sagen. Durch. Ja. Ja, dann waren wir schon beim Samstag und ich war schon bei der Beagle-Bühne. Und dann ist da, glaube ich, auch nicht mehr so viel passiert. Nee, Samstag war nicht so krass, aber... Was habe ich da gegessen? Ich habe auch was Geiles gegessen. Und zwar war es ein Steak. Ich hätte alles fotografieren sollen. Einfach. Ja, das wäre cleverer gewesen. Mann, ich weiß es doch auch nicht. Wir hätten auch lauter Bilder in die Insta-Story machen können und jeder wäre richtig hungrig geworden. Ja, ich habe auf jeden Fall Langosch gegessen mit Sour Cream und Schinken und Knoblauch und Käse drauf. Mhm. Also alles, der heißt extra aber, und alles. So. Aber sonst immer sagen, zu viele Zutaten schmeckt dann einheitlich. Ja. Ja, ja, manchmal ist auch einfach so ein Puderzuckriger Langosch genauso gut. Langosch ist auch sowas, das esse ich wirklich einmal im Jahr auf dem Straßenfest. Salz oder sowas. Und Paprika kann ich dir immer predigen. Das ist der beste Langosch. Das nehme ich beim nächsten Fest. Der bleibt dann immer schön knusprig und schön salzig. Du hast dann immer Durst auf ein Bier. Ist klar. Das stimmt. Ja. Ja, als zweites habe ich dann noch was gegessen und das war auch ein bisschen ein Fehler, weil ich habe mir den Langosch reingeballert und jeder weiß, ein Langosch macht einen komplett satt, also braucht man was. Dann bin ich zu diesem türkischen Stand gegangen, wo die Frauen auf den Boden sitzen und den Teig auswählen, auch richtige Tradition irgendwie auf dem Straßenfest. Und da kann man sich Gösleme kaufen. Ich habe es immer falsch ausgeschrieben, es wird mit Z geschrieben. Und das ist im Endeffekt ein bisschen wie so Crepe, aber mit einem anderen Teig. Und dann ist da zum Beispiel Spinat und Käse drin. Und das habe ich getried das erste Mal mit Hackfleisch und danach war ich komplett satt. Also das erste Bier, wo ich dann getrunken habe, das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Hey, schwierig. Ist auf jeden Fall ein Fehler, den man machen kann. Ja. Ich habe da einen guten Stand gefunden für solche Fälle, wenn ich jetzt gerade keinen Durst auf ein Bier habe. Und zwar gab es da ein Aperol. Ein halber Liter Becher mit ein bisschen Eis drin, nicht viel Eis, so dass es gerade perfekt passt, für 8 Euro. Okay. Und das ist echt ein fairer Preis für fast einen halben Liter dann Getränk. Und den hast du da gegönnt am Samstag? Den habe ich mir gegönnt am Samstag und war jeden super. Tag. Jeden Morgen dann bin ich hingegangen. jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, das war's dann so. Ja. Am Sonntag habe ich noch, nur zum Mittag war ich kurz da, weil ich habe meiner Oma versprochen, ich bringe einen Langosch mit, weil sie nämlich so viel auf die Füße ist. Und dann schmeckt ein Langosch gut, wenn man den, weil der wird ja dann kalt auf die Zeit. Nee, in Alufolie. Echt? Ja, und das ist dann geil. Der war brutal heiß und noch fast so gut wie vor Ort. Okay. Ja, also nicht perfekt, ist klar, aber er bleibt schon noch gut knusprig. Und dann mit Paprika und Salz? Ja. Dann geht da auch nichts ein. Dann zieht da keine Soße rein und so. Passt. Okay. Ja, was war noch am Sonntag? Da sind wir, glaub. Nee. Da sind wir dann getrennt gegangen. Da habe ich noch versucht, dich zu überreden. Ja, ich war komplett am Arsch. Aber das habe ich mir dann auch schon gedacht. Ich muss echt überlegen. So ein langes Wochenende, wo jeden Tag irgendwas ist. ich müsste in meine Bilder gucken, aber ich habe mein Handy nicht da. Ich habe gedacht, meine Notizen reichen. Tatsächlich habe ich vom Straßenfest keine Notizen. Mir fällt klar mit ein. Ja. Egal, weil Montag war ja eh der beste Tag. Montag war der beste Tag, würde ich auch behaupten. Und an den erinnern wir uns ja am besten. Ich bin auch richtig durch, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Oh, ich fühle mich ein bisschen gestresst auch. Ja, vielleicht durch das lange, exzessive Wochenende oder einfach, weil geschäftlich so ein bisschen Stress auch am Brodeln ist. Montag war ein guter Tag. Da haben uns wieder alle witzigerweise an einem Eck gefunden, ohne dass wir es abgesprochen haben. Das hat mich ein bisschen gefreut. Irgendwie. Ja, ich habe nur geschaut, wo du bist, weil wir sind zu dritt gekommen und habe dann geschaut, ja okay, Patrick wollte man ja eigentlich eh irgendwann mal treffen. Wo ist denn der? Ach, da. Dann standen da schon fünf andere und dann im 2-Minuten-Takt kommen immer alle wieder unsere Freunde und die auch nicht unseren Standard haben. Die sind da einfach hingekommen. Wir sind auch mit dem Fahrrad reingefahren und einfach die Fahrräder direkt an dem Ort abgestellt und abgesperrt. Und dann laufen wir dahin. Ich bin kurz aufs Klo, weil ich war zu Hause auf dem Klo. Viel Pisser halt. Und dann laufen wir schon den ersten zwei über den Weg und dann kommen die nächsten und so, wie du gesagt hast. Und ihr habt uns dann getrackt und dann konnten wir losziehen. Da hat man den Plan, zu einer Coverband zu gehen, die wir, glaube ich, dann an dem Abend gar nicht besucht haben. Also der Plan, den muss ich, glaube ich, generell am Straßenfest vornehmen, der funktioniert eh nie. Nee, weil man trifft dann immer Leute und geht an den Stand und das würde ich gerne noch probieren. Ah, hi, wer bist du? Ja. Wir wollten noch das machen, das und dann, läuft vorbei. Zum Beispiel, wir sind zum Essen runter. Das war auch richtig krass Essen. Das seht ihr einfach in der Story, was das ist, so was vercheckt ist. Und auf dem Weg zurück, weil wir wollten zum Konzert vom Zesche, das war da der Plan, und eigentlich haben wir auch gedacht, ja, wir gucken erst da vorbei und gehen dann zu der Coverband. Hat natürlich nicht funktioniert, weil es viel später war. Und auf dem Weg haben wir gesagt, ja, wir holen uns ein Uso. Und dann sind wir zurückgelaufen und haben gemerkt, ah scheiße, wir wollten noch ein Uso. Und dann mussten wir wieder so einen mega Umweg laufen, nur um den zu trinken, um dann weiterzugehen. Aber ja, bevor wir es überspringen, würde ich sagen, kommen wir zur Hauptattraktion von dem Abend. Und da würde ich behaupten, das war der Auftritt vom Zesche. Ja, kann man so sagen, dass das die Hauptattraktion war. Er hat schon Wochen davor angepriesen, hey, du musst kommen, wir spielen am Straßenfest Montag da oben an der Stiftskirche. Kommst vorbei, schaust mal an, was wir so treiben. Ja, als wir gekommen sind, waren die aber noch nicht am Start. Ich glaube, wo wir direkt angekommen sind, habe ich gehört, wie da irgendwelche Leute Soundcheck machen. Aber wo wir gekommen sind, war noch eine andere Band da und die, ja, was haben die gemacht? Die waren ein bisschen älter auf jeden Fall, wie das Durchschnittsalter vom Zesche seiner Band. Ja, die waren so 40 bis 60, würde ich sagen. Ja, und die haben so ganz gechillte Musik gemacht irgendwie. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, die haben nicht so oft geprobt gehabt. Da war alles so ein bisschen flapsig irgendwie. Und das ist halt was, das merkst du bei einer Liveband brutal irgendwie, wenn die nicht so alle auf die Eins da sind und dann das Tempo auch so richtig akkurat halten, dann wirkt das Lied immer so ein bisschen neigludelt, wie man bei mir in der Band sagen würde. Mir kam es so vor, als ob jeder so sein eigenes Ding gemacht hat in der Band. Ja, so könnte man es aussagen. Ja, vielleicht war das auch wirklich eher so, wir spielen halt so, wir wollen schon miteinander spielen, aber niemand nimmt so ganz ernst, ob das jetzt hundertprozentig passt. Ja, und war denn dann auch egal, aber... Aber waren trotzdem nicht ganz scheiße. War okay, genau. Und dann ging es los. War erstmal noch 20 Minuten Pause zwischendurch, Aufbau, Umbaupause. Das war anstrengend auch. War anstrengend auch, ja. Ich habe uns dann ein bisschen anders noch platziert, dass man wirklich genau mittig im, das ist meine Empfehlung, wenn ihr nicht wisst, wo ihr stehen sollt, dann stellt euch auf jeden Fall mittig vor die Bühne. Und optimal ist es, glaube ich zumindest, in einem gleichseitigen Dreieck zu den Lautsprechern. Jetzt wird es vercheckt. Ich habe gedacht, man sollte immer auf Höhe von dem DJ, von dem Abmischpult sitzen, weil der macht es halt nach seinem Gehör. Macht es nach seinem Gehör, aber ich denke trotzdem, dass das mittig von der Bühne weg beschallt. Meistens sitzen die auch mittig, aber in dem Fall saßen die so ein bisschen seitig da unter diesem... Was war das? Das war ein kleiner Pavillon. Und so ein kleiner Pavillon. Und keine Ahnung, machen die schon richtig. Also ich glaube, im Normalfall steht ihr einfach entweder direkt so oder halt zumindest so in einem gleichschenkligen Dreieck. Oh, jetzt kommen die Mathebegriffe. Oh je, das sollte die Folge noch verstehen. In einer Linie vom Mischer zur Bühne hin. Okay. Das versteht man, glaube ich. Alles klar, so machen wir es. Kommen wir zur Musik. Und zur Musik. Jetzt gibt es ein Rating für der Zesche. Ja. Musikkategorie. Ich habe sogar die Setlist bekommen vorab. Okay. Und zwar haben sie angefangen mit hier Danny California von Red Hot Chili Peppers, was ein guter Einstieg war. Mhm. Und mich hat es überrascht, dass der Zesche das Lied angekündigt hat. Ja, der Zesche ist nämlich der Schlagzeuger der Band und er hat angefangen mit Hallo, geht's euch gut? Oder sowas. Den hat er ein paar Mal gebracht. War ein starker Opener. Habt ihr Spaß? Das war nicht so wahr. Habt ihr Spaß? Eine Liveband fragt selten, habt ihr Spaß? Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Ja, es wurde, er hat mir im Nachhinein gesagt, es wurde an dem Wochenende entschieden, dass er mit Ansagen macht. Und es wurde an dem Tag entschieden, dass er ein Mikro hat. Okay, ja, perfekt. Heißt, sonst hätte er immer das Mikro in die Hand gedrückt bekommen und hätte dann die Ansagen gemacht. Nein. Ja, also hat er auf jeden Fall perfekt gemacht, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr Varianz in den Fragen ans Publikum. Aber ich glaube, er hat zumindest gefragt, wo sind eure Hände? Also alles richtig gemacht. Und vielleicht das nächste Mal das Mikro nicht so weit wegstellen vom Schlagzeug. Das kann er so wie Phil Collins-mäßig über sich drüber. Dann kann er vielleicht noch ein paar Backing-Vocals machen oder okay, sowas. Ja. Aber dann muss er sich nicht so komisch seitlich wegdrehen. Ja, aber ich glaube, die Sängerin hätte es auch gut hinbekommen. Ja, klar. Wieso hat er sich nicht getraut? Weiß nicht. Das war auch seine Freundin zufälligerweise. Ah, okay. Ja. Die hat sehr gut gesungen, muss ich sagen. Ja, hat mir auch gut gefallen. Am Anfang fand ich es ein bisschen zu laut, ja, der Gesang. Aber das haben sie dann, glaube ich, mittendrin mal auch erkannt. Alles so ein bisschen rumgedreht. Generell waren sie gut abgemischt. Wichtig fand ich auch, dass das Schlagzeug ballert. Das habe ich auch da gesagt. Bibi hat ja gemeint, die Stimme war zu leise zum Schluss. Aber ich habe lieber eine leisere Stimme und ein lauteres Schlagzeug. Bin ich ganz ehrlich. So muss okay sein für mich. Kommt auf der Künstler an. Kommt auf Künstler an, auf jeden Fall. Ja. Was haben sie noch gespielt? Ja, Skaterboy. Skaterboy. Und ich glaube, es war bei Skaterboy, da hat es angefangen, dass solche Teenies einfach richtig Bock hatten, abzufeiern. Und ja, die haben sich dann gesammelt. Das war so eine Zehnergruppe, ey. Und die Musikauswahl war perfekt auf die abgestimmt. Die haben ab da jedes Lied einfach gefeiert. Ja, aber warum kennt denn so Teenies Skaterboy? Ja, weil das so TikTok-Zeug ja, ist. Das kenne ja ich gerade noch so. Ja, du musst ja nicht nur die Musik hören, wo du drin geboren bist. Du kannst ja auch ältere Musik hören. Und dann kam, glaube ich, noch Miley Cyrus, haben sie auch gut gefeiert. The Party in the USA. Ja, das war auch stark. Was haben sie noch gespielt? Pokerface von Haben sie Ding. Auch krank gefeiert. Ja. Fand ich auch richtig gut. Das war auch das Lied, das war so gespielt. Also am Anfang hat mir noch der Gitarrensound nicht gut gefallen. Bei Danny California war ein bisschen kacke. Aber ab da, also ab diesen punkigen Liedern, war es stark. Hat mir richtig gut gefallen, der Gitarrensound. Dann hatten sie noch irgendein Punk-Lied. All the Small Things, Blink. Ja, das steht nicht auf meiner Setlist. Okay, haben sie aber gespielt. Oder war es ein anderes Blink-Lied? Weiß nicht. Weiß da steht nicht. Keins drin, ne. Lies mal vor, bitte. Hier steht Danny California, dann The Middle, das kann ich nicht, glaub. Skaterboy, dann das Emily. Das war das vom Drumlehrer. Pretty Little Emily, ja, das war ein Lied von Sasha, sein Drumlehrer, das der selber geschrieben hat. Das war gut. Das hat mir sehr gut gefallen, habe ich ihm auch schon gesagt. Das Problem ist, die Liste ist ein bisschen vercheckt geschrieben. Das sind so Kürzel. Hey, wie Kürzel? Die Namen Kürzel. Abgekürzt. Ja, genau. Okay, und da steht sowas einfach All the Dicks. Ich glaube, das ist All the Small Things, kann es sein. Kann sein. Die Story muss er uns aber erklären. All the Dicks ist stark. Und dann kommt Zugabe in Klammer, dann kommt Party, also Party in the USA. Party in the USA. Und am Ende kommt Vergiss die Schlampe. Weißt du, was das sein soll? In Klammer, Forgot Me Too. Forget Me Too. Ja, das habe ich glaube auch nicht gekannt. Aber das haben die Teenies auch gekannt. Okay. Die ja, haben sich jetzt krank abgeraved. Eigentlich war es eine dankbare Gruppe Leute so. Davor war ein bisschen wenig los, aber da ja, haben sie Party machen können. Die Sängerin ist immer wieder runter, fand ich auch gut. Mit dem Funkmikro, ein bisschen abgedanced mit der Crowd. Ja. Sie war öfters neben der Bühne als auf der Bühne. Stimmt, ja. Auch so mittendrin ist sie auch so die Treppen runtergelaufen, so, weil sie keinen Part hatte, fand ich witzig. Und was man auch eigentlich erwähnen kann, weil es selbst seine Musik ist, das habe ich ihm auch da gesagt, man merkt, ihr mögt die Schlüsse, die Enden von euren Liedern, weil da haben sie sich immer sehr viel Zeit gelassen, das Lied abzuschließen. Und dann hat er gesagt, ja, das macht auch Bock. Ja, das stimmt aber auch. Es nervt als Zuhörer ein bisschen, vor allem wenn es bei jedem Lied ist, weil es meistens einem als Musiker krasser vorkommt wie als Zuhörer, weil ja immer nur das Gleiche passiert und es einfach nur rausgezogen wird. Aber ich habe es gefeiert, das war gut, hat mir gut gefallen. Ja, er hat gesagt, er will unbedingt mal ein Medley spielen. Ja, okay. Ja, und das hätte ich auch total gefühlt, weil am Ende hat er dann noch so angefangen mit so einem anderen Track. Oder für mich hat es sich dann angehört wie ein Lied, das sie damals gespielt haben. Ja, haben sie auch. Der Schluss war Hey Ho, Let's Go. Ja, und ich habe gedacht, weil das Schlagzeug klang genauso wie Blinding Lights. Das haben sie auch mal vor einem Jahr am Straßenfest gespielt. Ah, okay. Und es klang für mich persönlich genauso von dem Rhythmus, von dem Schlagzeug. Ja, das kann sein. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt steigen sie noch da ein. In das komplette Lied? In Blinding Lights. Ich habe gedacht, die spielen dann das komplette Lied irgendwie so, weil sie gedacht haben, weil ich glaube, sie hat auf die Uhr geguckt, da habe ich gedacht, okay, es wurde bestimmt fest ausgemacht, wann sie fertig sein müssen, spätestens. Also ist dann Danny überlassen, ob sie in Zugabe spielen oder nicht. Und dann haben sie gedacht, ja, okay, wenn wir jetzt einfach spielen, kann uns auch niemand aufhalten. Jetzt bannern sie einfach nochmal ein Lied, weil sie Bock haben. Aber dann war das so die Extended Version von dem letzten Lied, von der Zugabe. Und hey ho, let's go. War gut, ja. Ja, war stark. Er hat auch gesagt, ihm war meine und deine Meinung sehr wichtig. Deswegen hat er extra nochmal nachgefragt. Das hat mich auch gefreut. Ja. Ich finde es gut, wenn meine Meinung gewertschätzt wird. Und ich habe mir auch gedacht, ich würde mich genauso fühlen, wenn da irgendjemand steht. Und dann würde ich auch zuhören, was die Leute so sagen. Also generell, was jeder sagt. Aber bei manchen Leuten ist es schon so, da denkt man, ah ja, wäre schon cool, wenn er es jetzt gefeiert hat oder sowas. Und das hat man gemerkt, dass es ihm da wichtig ist. Hat er ja auch gesagt, jetzt will ich noch wissen, was Patrick sagt. Ja, habt ihr gut gemacht. Großes Lob an der Stelle. Ja, ich habe leider keinen Applaus-Button hier drauf. Scheiße. Okay. Dann haben wir noch eines Shoutouts an die Band namens Deaf Man's Hearing. Deaf Man's Hearing. Aber deaf nicht wie tot, sondern wie stumm. So. Nee, wie taub. Taub. Taubstumm. Ich war bei taubstumm. Das, also sie sind das, was der tote Mann hört. Ja. Nee, nicht doch der klar. Nicht der tote Mann. Der taube Mann. Nicht der tote Mann. Der taube Mann. Der taube Mann, wie so ein Superheld. Sie sind das, was der taube Mann hört. Nee, weißt du, was der taube Mann trägt? Des Taubensmanns Hörens. Weißt du, was der taube Mann trägt, der Superheld? So ein Turteltaubenkopf. Ja. Aber gleichzeitig sind es also so Ohrstöpsel in seinem Ohr drin, nicht der taube Mann. Ja, okay. Das ist richtig durch. Gut, dass wir ja schon fast alles abgefäschert haben, was wir haben wollen. Ich habe noch geschossen. Du hast noch geschossen. Wir haben gedacht, wir gehen auf den Rummel und ich hatte auch richtig Bock auf den Rummel, weil an den drei Tagen davor habe ich es nicht geschafft, da hinzugehen und die variieren ja immer ein bisschen durch, was eigentlich echt cool ist. Und ich hatte eigentlich Bock auf Schießen, ne? Ja, eigentlich, ne? Eigentlich. Und dann am Ende haben nur der David und ich geballert. Ich habe hart gekniffen, ja. Weil ich habe gedacht, da sind wieder, wie beim Jahr davor, solche Chupa-Chups-Lollis. Und das Ding ist ja, Patrick Spartipps sagt, wenn du 6 Euro zahlst für 12 Schuss und dann vielleicht 10 Lollis runterholst, dann war es trotzdem noch ein guter Deal und du hast Luftgewehr geschossen. Ja, aber du kriegst da keine guten Deals. Doch, die Chupa Chups Lollis waren gute Deals. Ja, aber trotzdem, es funktioniert nicht. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Aber ich fand halt wirklich alles scheiße da. Ja, okay, aber es ging ja ums Schießen, nicht das, was man bekommt. Bisschen beides so. Ja, okay, das ist deine Meinung. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach schießen sollen, aber irgendwie wollte ich da nicht. Aber wir haben auch stark vorgelegt, das wäre alles peinlich geworden. Ich hätte euch komplett zerrupft. Niemals. Ich hab 10 oder 11 von 12 getroffen. Hätte ich locker hinbekommen. Ja, klar. Du hast ja auf diese billigen Scheiben geschossen. Stimmt, du musst doch auf die Röhre schießen. Hey, ich habe ja, dann zweimal auf die... Dann haben sie gesagt, wo ich dann 8, 9 Sterne runtergeholt habe, dann haben sie gesagt, ja, schieß doch mal eine Rose. Die sind an so einem kleinen Röhrle befestigt. Und dann habe ich mit dem ersten Schuss gleich eins getroffen und dann habe ich angegeben. Wollte ich angeben, hey, ich treffe das auch nochmal. Ja. Dann hab's nochmal drauf. Es war ich will es wirklich nicht schmälern, du hast wirklich zerlegt. Aber ich habe mir währenddessen gedacht, ich glaube, ich organisiere uns ein Event, wo wir uns wirklich battlen können. Ja. Auf größere Distanz mit einem geileren Gewehr und dass wir es wirklich punktuell auswerten können. Vielleicht ist unser nächstes Special, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich hätte da eine Idee und könnte da was organisieren. Ja, das klingt mega. Ich könnte jetzt eine perfekte Überleitung machen. Ja, bringen. Genauso wie ich unser gestriges Event organisiert habe. Zum Teil zumindest. Ja, abschließend kann man vielleicht sagen, das Straßenfest war schön, wenn ihr es verpasst habt. Schwierig kommt halt nächstes Jahr. Es hat sich nicht viel verändert, es verändert sich immer nur ein bisschen was. Und es war wirklich cool. Ja. Genau, ja, was habe ich, willst du vielleicht erklären, was wir gestern gemacht haben? Ja, ich wurde eingeladen, so nebenbei zu so Bienen zu gehen. So war sowas angekündigt. So waren die Informationen, die ich auch hatte. Ja. Also ich hatte die Information, mein Vater hat einen Geschäftskollege und der züchtet Bienen und macht Honig und der kann uns ein bisschen was erklären. Ja. Das war die Infos, die ich hatte. Und das ging dann auch mich weiter, habe ich gedacht, ja, okay, klingt ganz cool. Melde ich mich an. Dann bin ich gestern so um 5 oder so zum Patrick gelaufen und dann hat er gesagt, ah, du bist jetzt Teil des Svetliks Familienausflug, weil es waren alle Svetliks da. Das habe ich aber auch erst da irgendwie realisiert, dass ja, ich habe so gedacht, ja, wir fragen eine bunte Mischung, aber ich dachte, ja klar, kommt dann natürlich auch meine Mutter mit und meine Schwester mit und mir wurde nur gesagt, ja, wir haben jetzt noch ein so ein Ding frei, zu dem kommen wir gleich und im Endeffekt waren es dann 4 Svetliks und ein Bubi. Ja. Was ich auch gut fand, nochmal zu deinen Eltern, die habe ich ja auch am Freitag getroffen, die waren auch mit bei der Eröffnungsfeier und ich stand zufälligerweise neben denen und ich kannte sie nicht so gut, als würde ich jetzt auf sie zugehen und sagen, hallo, ich bin der Bubi, Patricks Eltern. Hallo Patricks Eltern, ich bin der Bubi. Und dann standen wir so nebeneinander und deine Mutter dann so, bist du der Bubi? Und ich so, so, ja, okay, so erwachsene Frauen, die Bubis sagen, das kommt nicht so cool. Ja, war sehr gut. Ja, noch ein kleines Shoutout an meine Mutter, die hat uns die Straßenfestkrüge gesponsert. Und damit hat man gefühlt besser Bier bekommen, wie mit einem Glaskrüge. Aber ist vielleicht auch nur so ein Gefühl, während man den hat. Aber es ist ein guter Krug. Ja. Danke nochmal. Aber deine Eltern ziehen das durch mit Bubi. Ja, ist doch okay, oder? Ja, stark. Finde ich gut, gefällt mir. Meine Eltern sind generell verwirrt von meinen Freunden. Wenn ich immer sage, ja, ich habe an dem Wochenende mit dem und dem das gemacht. Und wenn ich davor noch nicht so viel erzählt habe, logischerweise sind sie dann verwirrt und fragen dann, wie gehört ihr jetzt wo dazu? Und dann muss man manchmal so ganz große Bögen schlagen und nochmal erklären, das ist der und der und hier und da. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn ihr euch dann da davor wenigstens gesehen habt und zusammen Bier trunken hat, dass wir uns um die Bienenzucht kümmern konnten. Zumindest ging es eigentlich von Sekunde 1 eigentlich los mit ganz vielen Informationen. Ja, wow. Wir haben uns oben an so einem, was war denn das für eine, war das eine Kirche oder sowas? Keine Ahnung, was so ein Haushalt so. Ich glaube, das ist so eine Winzerei oder sowas. Kann auch sein. Auf jeden Fall ein altes Gemäuer haben wir uns getroffen mit dem Hotzi. Das ist der Arbeitskollege, wie wir schon gesagt haben. Ja, wer wurde uns so vorgestellt? Das ist der Hotzi. Und dann haben wir noch gefragt, hey, wie weit müssen wir denn laufen zu deinen Völkern? Und dann haben wir gesagt, nicht laufen, fahren. Nicht laufen, fahren. Dann sind wir nach 2 Minuten ins Auto eingestiegen und er ist vorausgefahren und er hat uns zu seinen Völkern geführt. Zu seinen Völkern. Ich war echt überrascht, was da abging. Alter, war krank. Man hat so am Anfang gar nicht viel gesehen. Wie gesagt, ich habe am Anfang auch direkt einen Hotzi gefragt, ist okay, wenn ich Bilder mache. Ich habe jetzt nicht gefragt, dürfen wir die auf Instagram posten, damit der Carsten so einen Crusoe-Podcast was davon hat. Aber ja, er wird schon fein damit sein, denke ich mal. Denke auch. Ja, war auch für ihn kein Problem. Und dann hat er uns erst so ein paar Basic-Infos gegeben, ohne dass wir überhaupt irgendwas gesehen haben. Dann haben wir solche Imkerhüte aufgesetzt. Ja, so geil. Das sind so wie so Sonnenhüte und da geht halt so ein Netz runter, damit man was sieht. Wir hätten es theoretisch nicht gebraucht. Er hat auch schon von Anfang gesagt, meine Bienen sind lieb, die machen niemandem was. aber ich glaube, es ist einfach, man tut wahrscheinlich reflexartig, wenn irgendwas an seinem Hals hinfliegt, schlagen. Und dass man halt dann nicht seine Bienen schlägt, dass sie nicht doch aggro werden, ist wahrscheinlich besser, dass man einfach seine Ruhe hat, während man glotzt und zuguckt, wie was da so passiert, was da so rumwuselt. Ja, ist viel gewuselt. Aber viel gewuselt. Hat so angefangen bei so kleinen Imkerkästen, die waren so aus Styropor, die waren wirklich klein, wie so ein Laptop groß. Und da waren seine Königinvölker drin, wo so kleinere Völker, wo seine Königin aufzieht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, da waren so seine Prachtexemplare. Also gleich als allererstes waren die Bienen. Und er, also das muss ich vielleicht erklären, er hat viele, wenn man denkt an einen Imker denkt, dann denkt man ja, der macht halt Honig. Also Bienen ist gleich Honig. Aber ich glaube, sein Interesse, und das hat er auch mal ein paar Mal so nochmal klargestellt, was er genau macht eigentlich und was sein Ziel ist, ist es, die Bienen zu züchten. Weil er hat gesagt, wo er angefangen hat, wo er das übernommen hat, konnte er da, wo wir geparkt haben, das waren dann vielleicht 5 bis 10 Meter weiter draußen, da ja, schon so 10 Meter, ja. Standen die Autos, hat gesagt, wenn du da aus dem Auto ausgestiegen bist, sind die Bienen gekommen und haben dich attackiert. Und wie viel Spaß macht es denn bitte, gerade wenn du ankommst, dann den Bienen den Honig wegzunehmen? Er wollte chillige Chillerbienen haben und hat die deswegen gezüchtet. Und die da vorne sind die am ruhigsten gezüchteten Bienen. Und er hat uns halt im Detail erklärt, wie er bis zu dem Punkt gekommen ist. Und man musste richtig mitdenken. Das war echt verrückt. Das war fucking viel. Und er hat auch erklärt, wie denn Bienen so eingestuft werden und wie man das denn macht, Bienen zu züchten. Weil es gibt so Zuchtbereiche, wo einfach so Bienen, wilde Bienen ausgesetzt werden und nur eine Sorte von Bienen dort gibt. Und die, seine eigenen Bienen, bringt man dann dorthin, seine Weible, yeah. Um dann von dort die, wie sagt man denn, befruchten zu lassen. Ja, genau. Und wenn man die da befruchtet, kriegt man so eine Biene, also eine liebevolle, oder wenn man selber anders befruchtet, kriegt man eine hasserfüllte Biene. Und die haben dann so viele verschiedene Attribute, hat er erzählt. So. Und ja. die Attribute werden dann wie, bisschen wie bei so einer Pokémon-Karte, ja, genau. Werden festgehalten und eingerankt in so ein System. Und dann sieht man, okay, wenn man dieses Jahr, und das war auch super cool, es gibt so ein paar Flecken in Deutschland, die funktionieren da richtig gut. Und da schauen auch ganz viele Leute danach, dass es so bleibt. Die sind zum Beispiel in Bad Hindelang, genauer in Hinterstein, also wunderschön im Allgäu gelegen. Und da, wenn du da deine Königin hinbringst und die befruchten lässt, das Volk, was die dann hochzündet, das chillt einfach nur hart. Ja. Und da hat er halt erklärt, wie man die dann einpackt und mitnimmt und auf was man da achten muss und hier und da. Und dann hat er uns noch ein bisschen sein Equipment gezeigt und dann haben wir schon durch mich schon ein bisschen so angeguckt. Ich so, ja, lass doch mal die krassen Völker angucken, weil es war bei den Bienen, das ist eigentlich ganz witzig, da kann man diese Kästen immer einfach stapeln. Wie bei einem Hochhaus, also in Anführungszeichen. Das heißt, wenn das Volk größer wird, dann muss einfach einen neuen Kasten drauf. Ein Stapel ist ein Volk mit einer Königin. Und wenn die, bevor die zu groß wird und wegschwärmt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ja. Haben wir auch gelernt. Also das sind jetzt die Basics. Wenn die Bienenkönigin weggehen, ist scheiße. Deswegen setzt man den Kasten drauf. Und das Witzige finde ich irgendwie immer bei den ganzen Sachen, die er erklärt hat, egal was es gibt, man hat es so genau untersucht, hat eine Lösung gefunden und seit man die einsetzt, hat man genau das, was man haben will. Also man, bei den Bienen ist es so, die sind wie so einprogrammiert und wenn man das genau so macht, wie die das brauchen, dann hat man auch genau das, was man erwartet so nachher. Ja. Weil es ist kein Zufall irgendwie. Viel Honig, wenig Stress. Ja. Viel Honig, wenig Stress. Aber so wie der Typ das macht und auch geschuldet dem, dass er, was hat er, 35 Völker oder sowas? Ja, genau. Da hast du, glaube ich, keine Zeit mehr. Also ich glaube, Teilzeitrente. Deswegen hat er die Zeit und er kriegt auch, das hat er auch ganz oft erwähnt, er kriegt immer wieder Stress mit seiner Frau, weil die, ob sie will oder nicht, involviert ist in seine Bienen und weil er so krank übertreibt mit der Zucht und das alles immer so aufwendig und teuer ist, ist das schon ein bisschen hart genervt. Das hat man an sehr vielen Stellen raushören können, dass das ein bisschen ein Problem ist. Er hat immer gesagt, ja, wenn sich jemand überlegt, ob er mit der Imkerei einfängt, dann schickt er und man nicht will, dass er das macht, dann muss man zu seiner Frau schicken, die wird uns so komplett abwimmeln. Das war eigentlich ganz witzig. Ja, wäre seine Frau noch dabei gewesen, das hätte ich auch gefeiert. Das wäre, glaube ich, auch witzig gewesen. Ja. Und da konnte man einfach alles so ein bisschen begutachten. Die ganze Technologie, die im Endeffekt dann doch keine Raketenwissenschaft ist, aber schon immer so mit einem Kniff, da waren immer irgendwelche Boxen, da war da so ein Fensterle und ein Türle und eine Aussparung und alles hatte seinen Sinn und Zweck, ja. Das war eigentlich schon cool. Alles hat perfekt funktioniert, für alles war was da und ja. Er hatte für jede Frage eine Antwort. Das auch. Was vielleicht auch ein Problem war. Was vielleicht auch mein Problem war, dass ich dann irgendwann mal brutal genervt war. Das war mir einfach irgendwann zu viel Information. Ja. Man hat auch gemerkt, dass meine Family war zu Zeiten ein bisschen überfordert, weil sie nicht mitgekommen sind, hatte ich das Gefühl. Da hat er das gerade erklärt und die haben dann nochmal die Frage gestellt von dem, was er gerade erklärt hat. Aber er hat es halt, er hat nicht irgendwie so super schnell geredet, aber es war einfach so viele Informationen. Und wenn du, glaube ich, nicht aufnahmefähig warst an dem Tag, dann hast du einfach komplett verloren. Ja. Dann hätte es sich auch nicht gelohnt, aber ja. War cool auf jeden Fall. Ja, war stark. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Bienen wirklich so lieb sind. Also da ist aber wirklich gar nichts. Der Hotzi wurde einmal gestochen. Ja, weil er sie eingeklemmt hat, hat er gesagt. Da nimmt man ja immer solche Rahmen raus, wo so vor- oder so angefangene Waben sind und die bauen dann ihren Scheißdreck da drauf. Den hat er rausgeholt und wieder reingesetzt. Und da hat er, glaube ich, eine eingeklemmt. Da hat er gesagt, wichtig ist, in diese Stachelrichtung den Stachel rauszuziehen mit dem Fingernagel, so in Richtung vom Finger wegzuziehen, weil da innen drin ist noch diese Giftblase und wenn man versucht, drauf rumzudrücken, macht man die kaputt und erst dann fängt es an zu jucken. Ich glaube, das war ein krasser Tipp, ja. Den er da gegeben hat. Funktioniert aber wahrscheinlich nur bei Bienen. Und wahrscheinlich auch nur bei Fingern. Ja, das kann auch sein. Ja. Und er hat auch die Bienen so aufgenommen wie so Katzen. Ja. Der war so gepackt mit so zwei Fingern, als wäre es so ein ganz normales Tier. Hey, es war ganz verrückt. Das hat mich am meisten beeindruckt. Ich habe so ein paar TikToks gesehen von einer Frau, die, ich glaube, der Kanal heißt auch Save the Bees. Und die geht immer zu Leuten, die im Garten auf einmal, weil wenn das Volk zu groß ist, schwärmt die Königin mit einem Drittel vom Volk, glaube ich, war die Zahl, schwärmt sie aus und sucht eine neue Bleibe. Und manchmal nischen die sich einfach bei Leuten im Vorgarten ein und dann muss man die entfernen. Und das Volk ist ein gutes Volk, das kann man einfach in so einen Kasten setzen und dann, also einfach in Anführungszeichen, man könnte es bei sich dann irgendwo unterbringen. Und die Frau hat die Bienen immer so mit der Hand weggescoopt, geschabt, gelöffelt. So, und da war ja auch diese witzige Beschreibung, das war gleich am Anfang, so glaube ich das erste Mal, wo ich lachen musste, wo er gesagt hat, wenn er die Bienen zum Befruchten mitnimmt, dann nimmt er ein Schöpflöffel. Ein guter, ein voller Schöpflöffel, oder so hat er gesagt. Voller Schöpf von welchen Bienen? 80 Gramm Biene. Aber was für Bienen? Es waren bestimmte Bienen, die kleinen, so, ja, die das Raster passen. Das sind die. Es waren auf jeden Fall Weibchen. Die war, ich darf kein Männchen dabei sein. Das wird auch kontrolliert, das war auch wichtig. Ja, das ist aber jetzt zu viel Detail. Aber junge Bienen. Er macht die nass, die Bienen, und macht die dann da rein. Und eine Schöpfkelle, und es war wirklich einfach eine Schöpfkelle. Das sind 80 Gramm. Ja. Nasse Bienen, dass sie nicht weggehen. 80 Gramm. Da habe ich mir auch schon gefragt, wieso macht das denn nass? Da habe ich gedacht, dann kannst du wahrscheinlich besser schaufeln. Hat mein Vater nachher gestellt die Frage, und hat er gesagt, will ich schon nicht, dass sie weggehen. ja. Und dann ist noch was Witziges passiert, da musstest du sehr lachen. Und zwar hat er uns irgendwann zu so seine, ich weiß nicht, wie die kategorisierbar sind, seine, hat er die, glaube ich, eingeschickt oder sowas, ist ja im Endeffekt egal. Auf jeden Fall haben wir da in den obersten Kästchen schon mal der Honig, ist praktisch, weil man von oben runter stapelt, hat man meistens oben den Honig. Und da hat er das dann so ein bisschen weggekratzt. Die machen das ja zu, wenn es voll ist, diese Wabe. Und dann durfte jeder mit dem Finger hin und einmal schlotzen an dem super frischen Honig, der da dran war. Und er ist halt so reihum gegangen und hat direkt meinen Vater da reinpieksen lassen. Und dann hat er so eine Pause gemacht und hat er kurz gesagt, ja, wie machst du das jetzt mit deinem? Und in dem Moment will mein Vater mit direktem Weg von seinem Finger in seinen Mund, aber hatte ja dieses Netz auf, diesen Imkerhut, und ist dann da dagegen und kaum spricht er aus, war dann so, ja, jetzt ist der Honig halt nicht im Mund, sondern an dem Ding dran. Netz. Und mir wäre das sowas von genauso passiert. Das ist so, mir wäre es absolut nicht passiert, weil ich habe direkt dran gedacht, wo dein Vater da seinen Finger drin hat, da habe ich gedacht, okay, ist er clever genug und nimmt jetzt sein Netz hoch. Ich habe es direkt gecheckt. Ich glaube, ich wäre darauf reingefallen, sowas von. Das war brutal witzig. Aber es ist halt auch so ein Ding, was so älteren Männern passiert. Ja, ich glaube auch, dass der das ein bisschen drauf ausgezählt hat. Weil wenn er das schon so sagt, dann wird es nicht das erste Mal passiert sein. Also scheinbar gibt es, für alle, die jetzt Interesse haben, bei der Volkshochschule Kurse, da kann man sich Theorie anhören und dann guckt man sich die Praxis an. Und dann kann man da Bienenvölker ausleihen, was, glaube ich, cool ist, weil es ist viel Arbeit und wenn man es unterschätzt, hat man vielleicht keinen Bock drauf. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall genau diesen Joke. Ja. Wird da mit jeder Klasse einmal gemacht. Das ist der Bienen-Einstiegs-Joke. Ja. Ja, war ein cooles Ereignis. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an der Hotzi. Ja, danke schön. War auch mal was ganz anderes. Es kommen viele Bilder, könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben, also, weiß ich, übertrieben viele auch nicht. Aber wir haben ein paar Bilder gemacht, dass ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. Genau. Jetzt haben wir noch ein Thema. Ja, wie viel haben wir denn? Wir sind jetzt bei einer guten Stunde, würde ich sagen. Oh. Aber was ich mir überlegt habe, dass wir niemanden spoilern, könnten wir jetzt das Outro machen und dann können alle, die Folge nicht gehört haben, die Folge nicht gesehen haben, aber sich anschauen wollen und sich nicht spoilern lassen wollen, jetzt abschalten. Für euch ist die Folge jetzt vorbei und alle anderen können sich noch das Bonus-Ding geben. Ja, das ist stark. Es geht um die Netflix-Serie Black Mirror, die Folge Joan is Awful. Ja. Ja. Also schaut es euch jetzt an, drückt auf Pause, schaut euch die Folge an und danach... Nach dem Intro bzw. Outro für die jetzt abschalten, geht's dann los. Herzlich willkommen zum Bonusmaterial von Carsten von Crusoe. Was haben wir uns angeguckt? Black Mirror. Der große Abspann kommt jetzt. Wir haben uns Black Mirror, wie gerade schon gesagt, Joan is Awful angeschaut. Und wie startet man da jetzt rein? Ich bin noch ein bisschen überfordert mit der Kategorie. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen überfordert. Vielleicht fassen wir erstmal so kurz den Plot zusammen, bis vielleicht zu dem Anfang, dass man reinkommt. Genau, es geht im Endeffekt darum, dass da eine Frau ist und man sieht, wie sie ihr Leben lebt. Also sie wacht morgens auf, dann hat sie, ihr Freund macht ihr Essen, sie geht zur Arbeit, dann kommt schon das erste Unangenehme, sie muss eine Mitarbeiterin kündigen, ja. War nicht ihre Entscheidung und sie macht es auch auf eine Art und Weise, wo man so denkt, ja, ihr tut es auch wirklich leid, aber sie kann es halt nicht ändern. Es wird ihr vorgeschrieben, das zu machen, dass ihr Beruf ist, es Leuten zu kündigen, muss man halt... Ja, und das Bittere war halt auch die, was sie gekündigt hat, war halt auch so mehr oder weniger an eine Freundin, so eine Arbeitsfreundin. Ja, sie hat gesagt, sie hat sie zur Einweihungsfeier oder irgendwas eingeladen. Ja, von ihrer. Und sie hat eine neue Wohnung, in der sie gerade eine Rate gezahlt hat und jetzt hat sie keinen Job mehr. Ja. Kann man verstehen. In Amerika ist das auch hart irgendwie. Das war halt einfach auf der Straße. Ich habe gedacht, das wäre in England gewesen. Aber ich kann auch sein, ja. Aber vielleicht funktioniert das da auch so, dass man Leute einfach entlassen kann. Ja, naja. Auf jeden Fall war die dann ein bisschen sauer, die Gekündigte, und ist dann von der Security rausbegleitet worden. Was auch super unangenehm ist. Ja. Auch für einen als Zuschauer, finde ich so. Aber was es noch unangenehmer macht, die Joan fand es auch unangenehm, ist dann erstmal so einen komischen, so einen Zutzlerich rauchen gegangen auf dem Balkon. Ja. Und die Gekündigte wurde dann abgeführt von der Security und irgendwie hat sich die Joan, die Hauptperson, erschreckt oder sowas und hat dann ihren Zutzlerich fallen lassen, die genau auf den Kopf von der Gekündigten. Und was nur noch mehr sauer gemacht hat. Ja. Sie hat in dem Moment nichts Besseres gewusst, als sich feige zu verstecken. Hätte wahrscheinlich jeder eine Situation gemacht, aber die entlassene Frau war auf jeden Fall sehr sauer. Ja, zu Recht. Zu Recht. Der Tag geht anders weiter, und zwar nach der Arbeit. Was macht man, nicht in Deutschland vielleicht, aber in anderen Ländern? Deswegen habe ich gedacht, es ist amerikanisch, weil sie direkt zur Psychiaterin gegangen ist, aber vielleicht ist es in anderen Ländern, ja. Auch verbreitet. Ja, vielleicht. Hat dann der Psychiaterin erzählt, dass es nicht so gut läuft in ihrer Beziehung. Sie ist verlobt, aber sie ist sich nicht so ganz sicher, ob es der Richtige ist, weil irgendwie ist alles ein bisschen langweilig. Sein Essen schmeckt fad und was noch. Und da gibt es doch diesen Mac. Ja, und das, stimmt, das ist noch während der Arbeitszeit, genau. Während dem Tag hat sie dann noch eine SMS von ihrem Ex-Freund bekommen. Ich habe mir das auch ein bisschen aufgeschrieben. Okay. Eine SMS von ihrem Ex-Freund bekommen, dass er in der Stadt ist. Er hat offensichtlich woanders gewohnt und er ist in der Stadt und wird sie gern treffen wieder. Und das hat sie nur noch mehr verwirrt, vor allem nach so einem Tag. Und darüber hat sie dann auch mit ihrer Psychiaterin geredet, dass er eigentlich, der Mac, ja, hat ihr schon gefallen so und war ein guter. Die hatten was sie halt in ihrer jetzigen Beziehung nicht hat. Und das hat sie aber auch ziemlich vorsichtig so formuliert. Und Man hat schon gemerkt, ja, vielleicht wäre das nicht schlecht, aber es ist für sie auf jeden Fall nicht eine leichte Entscheidung. Und dann hat sie doch, das kam direkt danach, glaube ich, dass sie sich mit dem dann doch tatsächlich getroffen hat. Ja, sie ist dann noch auf einen Drink in eine Bar gegangen, wo er dann schon auf sie gewartet hat mit einem komischen Martini oder sowas, was ich auch niemals trinken würde. Da war so eine Olive drin, was soll das? Hey, Wodka Martini, das trinkt James Bond auch. Ja, okay. Kein Problem. Da hat man gemerkt, sie ist erst ein bisschen angewidert von ihm. Sie findet es nicht so cool, weil er sie direkt anbaggert, so brutal. Fand sie nicht so cool und dann ist er aber so ein schnulziger Kerl und sie lässt sich irgendwie doch ein bisschen um den Finger wickeln von ihm und küsst ihn dann und ist aber dann in dem Moment auch wieder direkt verwirrt, weil sie denkt, ja, nee, eigentlich ist nicht richtig, was sie hier macht und ist dann auch, glaubt, direkt danach abgehauen. Ja, hat noch schnell einen großen Schluck genommen. Ja. Dass sich's auch gelohnt hat. Das ist also der kostenlose Wodka Martini. Ja. Da fängt es dann an, schwierig zu werden, weil sie kommt heim und riecht nach Alkohol und ihr Mann riecht es natürlich gleich. Ihr Verlobter. Riecht es natürlich gleich. Ach, egal, ich habe dir was zu essen gemacht. Hier. Und sie hat es natürlich wieder gleich geschmeckt. Ja, schmeckt mir doch nicht so gut. Also, aber sie hat halt getan, als ob es gut schmeckt. Und sie hat gefragt, ist das Salz dran? Ja. Das fand ich einen witzigen Moment in der Situation, weil so das Basic-Gewürz und sie muss noch fragen, ob das überhaupt da dran ist. Ja. Und so, wenn das Essen wirklich keinen Geschmack hat, wäre schon witzig, sich dann darüber ein bisschen... Naja. Ja, war ein guter Gag. Und bis dahin weißt du nicht, was die Serie macht und ab dem Moment würde ich behaupten, nimmt die Serie brutal an Fahrt auf, weil dann passiert was ein bisschen Merkwürdiges. Ja, sie machen das wie so Pärchen. Sie setzen sich aufs Sofa, essen gemeinsam und schauen so auf Netflix, was in der Serie Streamberry heißt. Ja. Was so abgeht. Er fragt zuerst, ja, wollen wir den Film schauen? Ah, sie sagt, nee, fand ihr Ex nicht so cool. Nee, ich glaube, das habe ich auch gedacht, dass es der Ex war. Aber ich glaube, das war dieser schwule Typ, der, also ihr Sekretär quasi, weil er hat sich dann aufgeregt, dass der es, glaube ich, kacke fand oder sowas. Aber vielleicht habe ich es auch vercheckt. Ja, aber das Problem war halt, dass der Verlobte das ein bisschen falsch in falschen Mund bekommen hat und da fand ich, ja, wenn der es nicht cool fand, hat er dann gesagt, ja. Deswegen habe ich gedacht, ja, okay, wird schon der Ex gewesen sein. Jetzt haben wir wieder was vorausgenommen. Jetzt kommt eigentlich erst das spannende Ding. Ja, ich wollte aber, ja, und dann haben sie weiter gescrollt und haben dann eine komische Serie entdeckt, die Joni's Awful heißt. Und auf dem Coverbild ist wie heißt sie? Selma Hayek, die zufälligerweise genau ihre Frisur hat. Also der Joan, die Hauptfigur, ihre Frisur. Zwei weißen Strähnchen. Also der Name war gleich und die Frisur war gleich. Ja. Und das war ein bisschen komisch für die Joan. Ja, und dann hat der Flop halt gemeint, ja, okay, lass mal anschauen. Das ist doch interessant. Dann hat sie gesagt, nein, ich schaue keine Serie an, die heißt Joan is Awful. Aber das wäre ja auch zu schade, wenn sie die einfach nicht anknüpfen würden. Das wäre richtiger Quatsch. Ja. Dann, das wäre auch eine geile Serie. Ja, okay, dann schauen wir sie nicht an, Folgeende. Nee, sie haben es natürlich angeguckt und dann passiert was Komisches. Und zwar sieht die Joan sehr detailliert ihren Ablauf von dem Tag, den sie gerade erlebt hat. Ja. Mit allen Tiefen und Tiefen. Und das Vercheckte dabei war, dass sie erstens mal verwundert war, wie das halt in ihrem Stream halt wieder drin sein kann, weil es ja erst passiert ist und wie detailliert das einfach ist, was da alles passiert. Und sie raschte dann auch irgendwann komplett auf, weil sie merkt, okay, jetzt kommen vielleicht ein bisschen arg private Sachen. Und hat sie so einen Nervenzusammenbruch bekommen, währenddessen aber die Serie einfach immer weiter lief und man halt immer näher auch an den Zeitpunkt kommt, wo er die Serie spielt irgendwie. Ja, und was auch ein Problem war, es war so ein bisschen überspitzt. Das heißt, die Kündigung von der Mitarbeiterin war ein bisschen härter. Sehr viel härter, ja. Sie wurde auf jeden Fall schlechter dargestellt, als sie eigentlich ist. Ja. Was unfair war. Und da hat sogar es haben sich nicht nur die zwei angeguckt, sondern auch der Mac, also der Ex, und auch der Sekretär mit seinem Freund und auch die Frau, die entlassen wurde, haben auf einem Laptop in der Bar dann die Serie angeguckt. Also die ist direkt irgendwie durch die Decke gegangen. Und alle waren direkt von der Joan angewidert, was, ja, wie sie denn so eine Bestie sein kann. Und alle Szenen waren halt wirklich fast genau gleich, nur mit dem Unterschied, dass es einfach noch fieser alles dargestellt war. Ja, ja, und das Problem war ja, sie hat es mit ihrem Ex, mit ihrem Verlobten zusammengeschaut. Mhm. Und irgendwann geht es dann halt so in die Richtung, wo sie dann die SMS bekommt von ihrem Ex. Nee. Und sie verneint es erstmal, dass das so nicht passiert ist. Weil dann geht sie zum Psychiater und also in der Serie, logischerweise, und sagt dann so die intimen Details, ihr Ex-Freund war viel besser, war ein besserer Liebhaber und alles Mögliche. Und dann beginnt die Stimmung so im Wohnzimmer ein bisschen zu kippen. Ja, erst war sie so in dem Ding so, oder er wollte ihr helfen, weil er gemerkt hat, ihr geht's schlecht. Und dann merkt er auf einmal, ja, er wird eigentlich komplett verarscht von ihr so. Also so hat er sich zumindest gefühlt in dem Moment. Und dann beginnt halt so ein kleiner Verlobtenstreit. Ja. Ist ja keine Ehestreit, ist ja nur verlobt, als ein Verlobtenstreit. Ja, aber währenddessen die Serie immer weiterläuft und sie trifft ja dann ihren Ex auch in der Serie und dann passiert es halt, ne? Sie küsst ihn halt und das ist der Punkt, wo es eskaliert. Wo der Verlobte dann sein Zeug packt und schnell mal das Haus verlässt. Ja. Und dann, da habe ich mir das erste Mal was aufgeschrieben gehabt, wo ich es mir ja schon nochmal angeguckt habe. Ich habe gedacht, weiß nicht, wenn wir jetzt alles so nacherzählen, dann zieht es sich, glaube ich, ewig. Ja. Was hast du in einem Moment, oder was würdest du in einer Situation machen, wenn du siehst, da kommt eine Serie genau über dich? So, also, weiß ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hast du das nicht gedacht, als du es angeguckt hast? Habe ich gedacht, aber ich weiß nicht. Ich fände es halt genauso interessant, ja, wie der Verlobte das findet. So, ja, geil, irgendwie, lass mal anschauen. So. Ja, und dann spielt die Serie halt so die ganze Zeit damit, dass sie auf jeden Fall in einer scheiß Situation ist, weil sie muss am nächsten Tag zur Arbeit. Alle haben die Serie gesehen, alle denken, sie ist ein Monster, aber im Endeffekt hat sie das gespielt, das weiß ja jeder, aber jeder kann sie halt direkt in Verbindung bringen, weil es ist ja so oder so ähnlich, passiert nur halt in einer super schlechten Version irgendwie. Ja. Und da habe ich mir auch als nächstes gedacht, ja, keine Ahnung, es kann ja nicht einfach irgendjemand dein privates Leben nehmen und auf Netflix packen oder wie es da heißt, Streamberry. Ja. Also hat sie die logische Konsequenz gezogen und ist zum Anwalt gegangen. Und da habe ich gedacht, ja, was soll jetzt passieren? Es ist doch klar, dass der Anwalt die rausboxt, aber war halt dann doch nicht so irgendwie. Ja. Da ist nämlich der Plot, weil sie hat nämlich ihre AGBs nicht durchgelesen, einfach den Haken gesetzt und zack, hatte Streamberry die Rechte an ihrem Leben. Das haben sie auch witzigerweise irgendwie die ganze Zeit so als Joke aufgefasst, dass sie immer genau gesagt haben, an welcher Stelle das steht, dass sie das machen dürfen, auf Seite 53, Paragraph 8 oder sowas. Ja, und sie hat im Endeffekt keine Chance, weil, das fand ich auch richtig cool gelöst von der Serie, weil die Schauspielerin spielt es gar nicht wirklich, sondern sie hat nur ihr Abbild verkauft und auch alle Rechte, also Streamberry, beziehungsweise, das war eigentlich schon cool, dass die sich selber verarscht haben ein bisschen, ja, in dem Ding, weil sie haben sich auch wirklich als Arschloch-Company dargestellt, die halt einfach so dreist ist und sowas machen würde. Die Schauspielerin hat ihr Abbild zu früh gestellt und einen Quantencomputer, wo niemand weiß, wie es funktioniert. Also einfach so eine schwarze Kiste. Da wird einfach die Serie komplett rausgerechnet, was halt theoretisch wahrscheinlich auch möglich wäre. Ja. Und auch direkt, ja, direkt dann fast schon direkt hochgeladen. Ja. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Das ist jetzt das Problem. Lest das Kleingedruckte, Leute. Scheinbar ist das wichtig. Ja, das ist der Knackpunkt. Du musst so richtig aufpassen. Das ist das, worauf die Serie oder die Folge anspielen will. Auf jeden Fall. Und es macht es auch ganz sympathisch irgendwie. Ja. Dann sieht man natürlich auch noch, wie die Schauspielerin, also quasi in dieser Serienebene höher, das war das, was irgendwie so verwirrend war, weil zeitweilig sieht man ja dann, wie in der Serie, die jeden Abend gucken, wieder jemand drin ist, der auch wieder die Serie guckt. Also es geht so zwei Stufen hoch. Wie ein Spiegel, der in den Spiegel schaut. Nur ist die Person, die gespiegelt wird, eine andere Schauspielerin. Ich glaube nicht, dass man das so erklärt. Nee. Das ist so eine Kette, glaube ich. Ja. Aber es ist sowas, wo man immer mitdenkt und wo auch irgendwie Spaß gemacht hat, sich immer zu überlegen, ja, okay, wenn aber die jetzt in der Dings das macht und in der Serie von der Serie das macht und so weiter. Und wie viele Serien gibt es da noch? Weil es geht auch immer weiter. Und mit diesem Gedanken wird auch ein bisschen gespielt, aber ich glaube, es ist nicht so super wichtig. Nur, dass sie halt dann irgendwann den Entschluss trifft, was kann sie machen, um jetzt damit zu brechen? Weil im Endeffekt will sie ja nicht, dass es immer weitergeht, dass die Serie immer weiter ihr Leben in den Dreck zieht und sie nur Stress hat. Deswegen, ich glaube, eine Option wäre auf jeden Fall gewesen, einfach möglichst nichts zu machen, langweilig zu sein, weil niemand guckt eine Serie an, wo jemand eine ganze Folge auf dem Sofa guckt und eine Serie anguckt. Ja. Wäre zwar auch wieder vercheckt zum Denken und die könnten in ganz viele Serienebenen springen. Aber sie hat sich fürs Gegenteil entschieden. Ja, sie hat es ein bisschen, vielleicht ein wenig übertrieben. Ja, ein bisschen komisch. Ich habe gar nicht gewusst, was sie vorhat. Aber sie ist zum Burger King gefahren oder zu einer ähnlichen Fastfood-Kette, hat sich da so 10 Burger geholt. Könnte ich niemals essen. Und hat die einfach direkt reingefressen. Man hat so in Zeitsprüngen gesehen, wie es von Burger zu Burger schwieriger wurde, die zu essen. Und man hat, wie du schon sagst, das war gar nicht nachzuvollziehen, was sie denn jetzt eigentlich vorhatte, bis sie eine Flasche von Abführmittel ausgepackt hat. Ja. Und die dann getrunken hat. Und man konnte so auf dem Etikett lesen, ja, wirkt sofort, 20 Minuten, dann geht's los. Also hattest du wenig Zeit. Mich hat's beim zweiten Mal gucken verwundert. Weil was sie dann getan hat, ist, dass sie in eine Kirche geht mit einem Cheerleader-Outfit und während einer Trauungszeremonie auf den Boden kackt oder durchfällt. Und da habe ich mir schon gedacht, als sie das noch gegessen hat, hatte sie ja ihre Alltagsklamotten an. Das heißt, in den 20 Minuten musste sie nicht nur zur Kirche fahren, sondern sich auch noch umziehen. Weiß nicht, ob sie das wirklich geschafft hätte, aber in der Serie hat sie es auf jeden Fall geschafft. Und damit hat sie erreicht, dass ja die Schauspielerin in dieser Serie drüber, die Selma Hayek, die ihr ja das Abbild gegeben hat, dass die sich drüber aufgeregt hat. Und das fand ich witzig irgendwie, weil es hat sich am Anfang so als strenggläubige Katholikin dargestellt. Aber in den Sätzen, wo sie mit ihrem Anwalt redet, wirft sie dem alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf. Und ja, war sehr entzürnt. Ja, sie hat auch gemeint, ja, das können die doch nicht ausstrahlen, wenn Selma Hayek auf den Boden kackt. Weil wie gesagt, sie ist ja nicht wirklich Selma Hayek, sondern ist einfach nur eine Quantencomputer errechnete Simulation. Ich glaube, wenn man die Serie nicht gesehen hat, dann checkt man einfach gar nicht. Nee. Aber deswegen mussten sie es ja anschauen. Selber schuld. Ich sag aber auch Kompliment, wenn ihr noch dabei. Und der hat es nicht gesehen. Weiß nicht. Dann habt ihr auf jeden Fall meinen Respekt, wenn ihr euch das alles. Ich glaube, es ist als Serie zu gucken schon verwirrend, aber in dem Podcast zu hören, ohne es vorgesehen zu haben. Ich finde es stark. Also ich verstehe es noch. Ich verstehe es auch noch. Super. Aber es ist kompliziert. Ja. Vielleicht hätte man es doch eine Folge How I Met Your Mother anschauen sollen. Das ist super langweilig, ist so gar nichts passiert. Ja. Ja, schauen wir mal, ob das insgesamt gut wird. Ja. Ich höre es mir selber nochmal an und wenn ich es dann gut finde, dann finde ich es, glaube ich, okay. Okay. Ja, kommen wir zum Punkt. Selma Hayek fand es nicht so schön, sich da zu sehen, wie sie in der Kirche auf den Boden kackt und hat dann die richtige Joan aufgesucht. Ja. Und Joan war sehr verwirrt, wo sie an der Tür war. So, wow, das ist Selma Hayek an meiner Tür. So, wow, krass. Und die haben dann zusammen einen Plan gemacht, ja, wie kommen wir da jetzt raus aus dem Schlamassel? Der Plan war es, da reinzugehen und den Supercomputer, den Quantencomputer kaputt zu machen. Ja. Haben sie ja auch so ein bisschen glaub, verarscht. Im Endeffekt wäre das ja die Netflix-Zentrale gewesen. Und dass man als Schauspielerin es einfach dann so weit schafft, dass man vor einem Quantencomputer steht. Das war so ein bisschen so möchte gern Agentenfilmmäßig so, aber alles andere wäre auch, glaube ich, zu kompliziert gewesen. Witzigerweise war in dem Raum, in dem der Quantencomputer steht, Und zwischendrin ist noch alles anderes passiert. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, nee, dass diese Chefin noch ein bisschen gebabbelt hat. Auf jeden Fall war da drin Michael Cera, kennst du den Schauspieler? Nee. Also der Nerd, der sich drum kümmert und es überwacht. Und der hat dann was erzählt und das fand ich cool, weil im Endeffekt hast du jetzt gedacht, okay, die Serie ist aus und dann ist alles zu Ende, aber er erzählt, was eigentlich los ist und das fand ich eigentlich ein ziemlich cooler Plot-Twist. Ja, das war der beste Plot der ganzen Plot-Twist. Serie. Ja. Das also, erklärt mal die komplette Serie. Ja. Und du nicht verwirrt seid, jetzt kommt der Knackpunkt, wieso das eine gute Folge ist. Ja, und das lässt jetzt mich erklären. Das lässt ja klar, nachher mache ich es falsch, dann bin ich ja schuld. Okay. Der Typ, der Sicherheitsdude, der da drin sitzt, der hat tausende Bildschirme vor sich und sieht auf seinen Bildschirm aktuell sich eine Folge Joan is Awful an, mit der Joan, die nicht Sam Hayek ist, sondern die richtige Joan. So. Okay. So. Jetzt fragt sich Joan, warum sehe ich mich denn da? Das ist ja noch nicht mal draußen und wie auch immer. Und wer ist die andere Joan, die da auf dem einen Eck ist? Ach, sagt der Dude, du meinst Ursprungs-Joan. Ursprungs-Joan. Ja, so, dann macht er die groß und dann sieht man noch eine Joan, die in einem Universum unterhalb ist. Heißt, die wirklich lebendige Joan. Und in dem Moment wird einem klar, alles, was bisher passiert ist, wurde schon von dem Quantencomputer generiert. Und die eigentliche Joan ist auch schon eine Simulation von einer Schauspielerin, die auch irgendeinen Namen hat. Genial ist das einfach. Ja. Und Selma Hayek ist eigentlich gar nicht Selma Hayek, sondern nur die eine Stufe höhere Simulation von Selma Hayek. Richtig vercheckt. Und Selma Hayek, die... In der Serie wird sie von einer anderen Schauspielerin gespielt. Aber wer war das? Das war auch eine bekannte Schauspielerin. Okay. Ja. Und so ging es immer weiter. Und die sahen alle so brutal unterschiedlich aus. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, bis auf die Haare. Bis auf die Haare, die ja halt gleich waren. Ja. Ja, das und war dann... Der Typ verstreitet sich so ein bisschen mit denen und sagt so, ja, aber du bist gar nicht Ursprungs-Joan, sondern du bist eine Simulation und eigentlich ist die Ursprungs-Joan hier, ich zeige sie dir da. Und die Selma Hayek-Joan ist in der zweiten Ebene Joan und du bist in der ersten Ebene Joan und irgendwann ist Joan zu viel. Und hey, hau dir einfach eine rein. Mir war es im Moment auch ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall hat er den Jones und den Selma Hayeks aus dieser aktuellen Stufe. Ebene, haben sie Ebene, glaub, genau, die haben es Ebene das genannt. Und da haben sie, er hat ihnen davon abgeraten, den Supercomputer, den Quantencomputer kaputt zu machen. Ja. Und dann war es nochmal ein bisschen vercheckt an dem Moment. Weil Joan hatte ja im Prinzip keine Wahl. Weil Ursprungs-Joan den Quantencomputer schon kaputt gemacht hat. Heißt, ihr Körper wurde fremdgesteuert quasi vom Quantencomputer. Der Quantencomputer lügt auch nicht. Also er tut nicht die Geschichte so verändern, dass was anderes passiert, sondern wenn es in dieser untersten Ebene in der Realität passiert, dann müsste es da auch passieren. Ja. Das heißt, irgendwann fängt die Anfangs-Joan aus der ersten Stufe an, einfach auf den Quantencomputer mit einer Axt drauf zu ballern. Selma Hayek fand es in dem Moment nicht mehr cool, weil sie gemerkt hat, ja, wenn das jetzt kaputt ist, gibt es keine Selma Hayek mehr, weil die gibt es so oder so nicht. Außer in der Realität. Ja, da heißt es halt anders. Aber nee, da ist Selma Hayek wirklich Selma Hayek. Echt? Ja, ja. Okay. Weil Selma Hayek in der Realität hat nämlich ihr Gesicht verkauft, dass Selma Hayek in der ersten Ebene Selma Hayek sein kann. Nee, ich glaube, es war jemand anderes. Nee, das ist Selma Hayek. Er kann aber auch sein. Kann aber auch ganz so sicher sein. Auf jeden Fall war es dann aus und man sieht dann so in einer der Schlussszenen, wie die Ursprungs-Joan, die man ja auf dem Bildschirm davor gesehen hat, mit der Axt dasteht, also das, was du schon erklärt hast, die hat in der Realität das Ding kaputt gemacht, deswegen ist die Serie damit zu Ende. Und man sieht dann noch in einem zweiten Abspann, dass sie wieder mit ihrer Psychiaterin redet, was auch ein cooler Schluss war eigentlich. Und dann kommt, glaube ich, nochmal ein Schluss. Also man hat gedacht, also da hätte es, glaube ich, auch schon aufhören können. Sie hat uns so erzählt, ja, jetzt hat sie wirklich das Gefühl, die Hauptperson in ihrem Leben zu sein, was halt auch richtig gute Auflösung so von der ganzen Thematik ist. Ja. Also sogar ein Happy End eigentlich. Und dann sieht man in der Schlussszene, dass sie sich mit der Schauspielerin, wo ich nicht glaube, dass sie Selma Hayek heißt. Ja, das ist nicht Selma Hayek, ich habe es gerade auch gemerkt. Dass sie mit der sich trifft und jetzt einen Kaffee hat, was sie ganz am Anfang erwähnt hat, dass sie das eigentlich cooler fände, wie Leute zu entlassen. Dass sie da zusammen chillen und beide haben so eine schöne Fußfessel, die rumblinkt und dann ist die Serie aus. Ja, die habe ich nicht verstanden, die Fußfessel. Ja, weil sie ja einen Quantencomputer von Streamberry kaputt oder von Netflix, weiß man nicht. Vielleicht heißt Netflix ja nur da. Streamberry. Weiß gar nicht, ob das aufgelöst wird. Auf jeden Fall wird sie ja direkt abgeführt und ich glaube, sie wird einfach verhaftet, weil sie Firmeneigentum kaputt gemacht hat. Ja, mag sein. Aber sie ist auf jeden Fall die Hauptperson von der Story. Das war das Happy End. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Glaubst du, es wäre interessant, mal mit einem Psychiater zu reden? Übel. Glaube ich auch. Ich glaube, es... Boah, das wäre krass. Ja. Ein Einzelladen im Podcast finde ich mega krass. Ja, ich glaube, es wäre brutal interessant, was der so denkt, was mit dir nicht falsch ist oder ob alles easy ist. Ich glaube, mit jedem ist irgendwas falsch. Und ich glaube, auch mit Psychiatern ist am meisten falsch. Weil Leute, die das sind, sind immer selber komisch, glaube ich. Oder halt anders oder eigenartig, wie man es auch immer nennen will. Aber ich glaube, so einfach mit dem Sachen zu erörtern, wo man sich Gedanken macht zu seinem Leben, also im Endeffekt das, was wir machen, aber halt mit so einem, mit mehr Ziel, also nicht nur Unterhaltung, sondern für einen selber irgendwie was rauszufinden. Ja, ich glaube, ein Psychiater, mit einem Psychiater zu reden, ist wie mit seinem Kumpel zu reden, wenn man voll ist. Das kann auch sein. Das ist genau das gleiche Gespräch, 1:1. Der Psychiater des kleinen Mannes. Nur der andere versteht dich wirklich. Ich glaube, das kann echt ganz, ganz nah daran kommen. Vielleicht kommt da am Ende dann auch gar nicht so viel raus, aber jetzt ist spät. 19:30 ist jetzt. Jetzt ist 19:30, jetzt geht die Beleuchtung an. Hat schon das auch voll. Leute, habt das verstanden? Habt das verstanden, ne? Habt es verstanden, ohne die Serie gesehen zu haben, dann schreibt uns. Dann müssen wir eine Umfrage machen. Vielleicht war das auch eine viel zu vercheckte Folge, um so ein Format zu machen. Vielleicht war das halt die Premiere und auch gleichzeitig das, wie sagt man? Ending. Das Finale. Ending von dieser Kategorie. Vielleicht fandet ihr es auch cool, gebt uns auf jeden Fall Rückmeldungen. Aber wir sind jetzt auch am Ende. Wir sind am Ende, checkt einen Instagram-Kanal aus. Da kommen alle Sachen, wenn wir es schaffen, das alles reinzupacken. Wird eine lange Story, glaube ich. Ja, wird, glaube ich, schwierig. Kommt wahrscheinlich dann erst am Sonntag oder so. Okay, nimm dir deine Zeit, es muss gut werden. Ich bin auf der Formel 1. Du bist auf der Formel 1, stimmt. Naja, morgens dann beim Aufstehen, warte kurz Insta-Story. Genau, es kommt auf jeden Fall irgendwas. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Fucking lang. genießt die Zeit, wir sind raus. Bis dann. Ciao. Tschö.